Fragen und Antworten. Könnte dieses Modell der persönlichen Führung mir helfen, eine meiner lebenslangen Herausforderungen zu bewältigen, nämlich abzunehmen und fit zu bleiben? Falls es Ihnen wie den meisten Leuten geht, haben Sie immer mal wieder beschlossen, sich in Form zu bringen. Dazu gehört üblicherweise auch, das Gewicht zu reduzieren. Fit zu werden bedeutet oft nur, Fett durch Muskeln zu ersetzen, wobei man sogar an Gewicht zunehmen kann, da Muskeln ungefähr doppelt so schwer sind wie Fett. Dennoch besteht unsere fundamentale Aufgabe darin, uns in Form zu bringen und körperlich gesund, stark und fit zu werden. Das ist also die Vision. Wie aber steht es mit der Disziplin? Gewöhnlich ist ein strenges Programm erforderlich, das körperliche Bewegung, die richtige Ernährung, Ruhe und Stressmanagement umfasst. Die Leidenschaft repräsentiert die Tiefe des Gefühls, die emotionale Verpflichtung und den Antrieb. Das Gewissen liefert das Warum, den Grund, dass es sich lohnt, gesünder zu werden, sodass Sie länger leben können, gut für Ihre Familie sorgen, bei der Erziehung Ihrer Enkelkinder helfen oder sich einfach nur besser fühlen können. Sie werden außerdem feststellen, wenn die Motivation rein äußerlich ist, besser aussehen wollen, Eitelkeit, das kommende Frühjahr, die üblichen guten Vorsätze für das neue Jahr, wird sie ihre Kraft oft schnell verlieren und sich nicht halten, weil die Sache einer so umfassenden Verpflichtung nicht wert ist. Bevor Sie etwas Ungesundes essen, sollten Sie sich angewöhnen, sich selbst zu sagen, meine Versuchung ist emotional. Wenn ich hier widerstehe, wird das den nötigen Gewichtsverlust fördern und meinen Charakter stärken. Außerdem schmeckt nicht so gut, wie sich ein schlanker Körper anfühlt. Unzählige Leute lassen sich durch den Kreislauf entmutigen, dass sie sich ein Ziel für das Abnehmen setzen und es dann schon nach ein paar Tagen oder sogar Stunden wieder aufgeben. Viele klagen, sie seien einfach nicht diszipliniert. Meiner Erfahrung nach ist das größte Problem aber nicht die Disziplin, sondern dass wir noch nicht den Preis gezahlt haben. Wir haben noch keine entsprechende Vision und sind auch noch nicht mit unseren tiefsten Werten und Motivationen, also unserem Gewissen, verbunden, mit jenen Dingen, die uns am wichtigsten sind. Ich möchte Ihnen dazu die Geschichte eines Freundes erzählen. Ich hatte sehr viel Arbeit in meine Karriere investiert. Mit 45 war ich auch durchaus erfolgreich, doch ich hatte ungefähr 30 Kilo Übergewicht, musste unter Stress zwanghaft essen und hatte wegen der beruflichen Belastung keine Zeit für regelmäßige körperliche Bewegung. Dann aber überreichte mein Sohn Logan mir an seinem 5. Geburtstag ein Buch für gesünderes Leben. Und er hatte mir, mit Hilfe seiner Mutter, etwas hineingeschrieben. Papa, dieses Jahr wünsche ich mir, dass du gesund wirst, damit du noch lange bei uns sein kannst. Das war ein wirklich harter Schlag in den Magen. Dank der Bitte meines Sohnes sah ich meinen Lebensstil plötzlich mit völlig anderen Augen. Dass ich zu viel Essen in mich hineinstopfte und mich nicht genug bewegte, war jetzt eine Entscheidung, die nicht nur mich betraf. Ich erkannte auf einmal, dass ich ein sehr ungesundes Vorbild für meine Kinder abgab. Ich lebte ihnen vor, dass unser Körper nicht wichtig ist, dass Selbstkontrolle nicht wichtig ist, dass es im Leben nur zwei Dinge gibt, für die harte Arbeit sich lohnt: Geld und Ansehen. Mir wurde klar, dass meine Verantwortung für meine Kinder mehr beinhaltete, als nur ihre physischen, finanziellen und emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich musste ihnen auch gesunde Rollenmodelle vorleben, an denen sie sich orientieren konnten, und das hatte ich bis dahin nicht getan. Daher ging ich nun mir selbst gegenüber die Verpflichtung ein, für meine Kinder gesund zu werden, nicht abzunehmen, sondern gesund zu werden. Das war für mich der Schlüsselfaktor. Bei meiner inneren Verpflichtung musste es um etwas gehen, was mir wirklich viel wert war. Schließlich hatte ich schon zahllose Diäten und Trainingsprogramme ausprobiert. Sobald es in meinem Leben Stress gab, war ich wieder rückfällig geworden. Dass ich abnehmen musste, inspirierte und motivierte mich einfach nicht ausreichend. Meine Kinder aber sind mir wichtig genug. Sie bedeuten mir so viel, dass ich mich dafür entscheiden konnte, gesund zu werden. Also setzte ich mir das zum Ziel. Ich wollte fit werden. Ich wollte nach der Arbeit mit meinen Kindern spielen und beim Fußballturnier in der Schule mitmachen können, ohne schon beim ersten Spurt nach Luft zu schnappen. Mein Weg zu diesem Ziel sollte ein Ernährungs- und Fitnessprogramm sein. Der Schlüsselfaktor war, dass dieses Programm nicht das Ziel war. Ich wollte ja für meine Kinder gesund werden. Ich beschloss, dieses Ziel zusammen mit jemandem anzugehen, der auch gesund werden wollte. Jetzt absolvieren wir gemeinsam ein Fitnessprogramm. Ich habe dafür gesorgt, dass mir genug Zeit dafür zur Verfügung steht, mein Ziel zu erreichen. Ich habe gelernt, wann ich mit der Arbeit aufhören und mich mit den Bedürfnissen meines Körpers beschäftigen muss. Seit ich meine Denkweise geändert habe, sind 2 Jahre vergangen. Morgens früh aufzustehen ist jetzt ganz selbstverständlich geworden. Das Fitnessprogramm ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich versuche längst nicht mehr, mich davor zu drücken. Oh ja, es gibt immer noch Tage, wo es schwer ist, wo ich glaube, zu müde zu sein, mir einen Muskel gezerrt oder Kopfschmerzen zu haben, es zu heiß sei. An manchen Tagen rede ich es mir schlicht aus, joggen zu gehen. Dennoch fällt es mir heute viel leichter, mich dann wieder zu disziplinieren. Ich habe ja jetzt ein höheres Ziel. Die innere Verpflichtung gegenüber jemandem, den ich mehr liebe als mich selbst.